the type of happiness.

We'll be right back. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.

lost always, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and pretty string, but they won't flower like the flowers. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears. On another love, another love. All my tears have been used up. On another love, all my tears have been used up. Oh, other dad. Smack my dad. Check. Was vielleicht war. Leichter als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann such ich dich, ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zu, komm, lass es uns noch einmal zu. Ich geb nicht auf, gehst du mit mir mit auf uns zu. Fällt dir nichts ein, komm, leg dich auf und komm zu hoch. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Schreibtisch.